Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel Podcast. Heute reden wir über Captain America. Ich bin wie immer der Stefan. Ich bin der Jürgen. Und der Doc. Ich hab mich daran nie gewöhnt. Egal. wir drei haben uns gestern tatsächlich alle zusammen, nicht zusammen, sondern alle jeweils einzeln daheim, Captain America nochmal anguckt. Erinnert euch noch, wann ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt? Ich weiß wo, aber nicht wann. Wo? Im Kino? Hast du im Kino gesehen? Im Kino, natürlich. Ich habe ihn nicht. Es war noch Kinozeit. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen damals. Ich habe ihn, wie gesagt, Thor war damals mein erster Marvel-Film auch und mein erster Marvel im Kino. Captain America nicht. Wie war es bei dir, Jürgen? Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, weil mich der Charakter, ich kannte ihn nicht und wirklich interessiert hat er mich eigentlich auch nicht. Und, das war auch mein Problem. Dann habe ich ihn wieder bei meinem Kumpel mit seinen 100% legalen Kopien einfach geschaut. Das war auch mein Problem, weil ich tatsächlich auch gesagt habe, Captain America, das interessiert doch, was soll denn die Scheiß-Propaganda? Das interessiert eh kein Schwein, den Kerl. Und dann kam er irgendwann raus, dann irgendwann, keine Ahnung, habe ich mir mal gekauft auf DVD und habe mir dann angeguckt und habe festgestellt, das ist eigentlich ganz gut. Das ist vollkommen okay. Wie fandet ihr ihn damals? Fandet ihr ihn auch okay? Okay. Solide? Er hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Ja. Und da wir ihn gestern alle nochmal gesehen haben, sag ich tatsächlich, ja, der ist immer noch ein komplett okayer Film. Ist immer noch unterhaltsam, kann man immer noch gut gucken. Man schaut nicht auf die Uhr. Ich finde den völlig in Ordnung. Ja, ein bisschen auf die Uhr geschaut habe ich schon, weil so ab der zweiten Hälfte zieht er sich ein bisschen. Ja, und ich habe mich halt erwischt, so, dass ich aufs Handy geschaut habe, als seine ganze Tanzparadennummer angefangen hat. Ach ja, der gute Cap. Erfunden wurde übrigens von Jack Kirby und Joe Simon 1941 zum allerersten Mal in einer Issue aufgetaucht mit dem wohl berühmtesten Cover der Welt. Indem er Hitler eins in die Fresse haut. Das Witzige ist, das ist nur auf dem Cover. Das ist nie in dem Comic vorgekommen. Das war komplette Anti-Nazi-Propaganda oder Anti-War-Propaganda, klar. War eigentlich sehr klug, wenn du das überlegst. So Captain America. Was Besseres gibt's irgendwie nicht. Es gab mehrere Figuren, die Captain America gespielt haben, aber Steve Rogers ist die bekannteste von allen. Die Geschichte ist so wie im Film zum größten Teil umgesetzt, auch mit Red Skull und so weiter. Nach dem Tod von Steve hat Bucky eine Weile die Rolle übernommen. Sam Wilson, aka The Falcon, ist ja zurzeit der aktuellste Captain America. Witzigerweise hat auch Hawkeye das Scream öfters mal getragen. Und Bucky hat fast dasselbe Schicksal wie im Film. Er wird halt vermisst, er wird halt dann zum Winter Soldier. Das Weirde ist, was ich gelesen habe, Captain America hat eigentlich eine extrem enge Freundschaft mit Clint, was, die, ich glaube, die haben im Film nicht ein einziges Mal miteinander geredet, in den kompletten Film. Vielleicht zweimal oder so. Sie wissen zumindest, dass sie existieren, glaube ich. Richtig, ja. Es gibt einen Hauptmann Deutschland, das ist das Gegenstück zu Captain America, den gab es bei uns damals. Das ist kein Scheiß-Single tatsächlich. Jetzt heißt der Vormund Deutschland. Oder auch nur noch Vormund. Da muss ich an die Trachtman-Comics denken, die ich neulich entdeckt habe. Red Skull war ursprünglich ein Klon von Steve. Der sozusagen der böse Counterpart, ne? Das Problem war, den in Deutschland umzusetzen, war fast nicht möglich. 1967 gab es den erstmals in Deutschland. Und das war halt, bei uns hat er nie Fuß gefasst, ist ja klar, Captain America, was wollen wir damit? Deswegen haben sie dann Hauptmann Deutschland eingeführt, der dann sozusagen der Counterpart sein sollte. Was der ist auch öfters aufgetaucht, die haben sich auch öfters miteinander, haben sie auch gegen Bösewichte gekämpft, aber es ist halt so, Hauptmann Deutschland, what the fuck? Die Idee finde ich aber gut. Es gab mehrere Filmadaptionen, es gab 1944 gab es eine Serie. Es gab 1979, 1980 zwei Filme mit einem ehemaligen Wrestler namens Rap Brown. Die sind großartig. Die sind so, so dermaßen 80er Jahre Cheese. Also sind die so Red Skulls großartig trashig, meinst du? Oh Gott, die sind so dumm. Red Skulls Gesicht sieht aus wie, kennst du noch Plitschmatsch, Traubematsch? Genau so ein Gesicht, als ob du das gerade Knetenwasser kaputt gematscht hattest. Fantastisch. Rap Brown ist so ein Typ, der brüllt immer in seinen Rollen. Es ist so geil. Wenn ihr die irgendwo mal seht, wenn ihr irgendwo mal finden solltet, oh Gott, die sind so bescheuert. Ich glaube, ich habe nur Herrlich. Screenshots davon mal gesehen. Die sind so gut. Und 2011 gab es dann halt die Realverfilmung mit Chris Evans und Hugo Weaving und halt den ganz anderen. Das hatte das einzige von den Filmen, das ein okayes Game hatte. Das Captain America Spiel. Das war völlig in Ordnung. Das Problem an dem Game war, es kam bei uns nie raus. Oder auch nur begrenzt. Und es ist innerhalb von nicht mal ein paar Monaten wieder verschwunden, weil die Lizenzen verloren gegangen sind und das Spiel nicht mehr verkauft werden durfte. Weswegen du es nirgendwo mehr kriegst. Das ist eine Juhu. Gute Game, aber du ertrinkst in dem furchtbaren Thor- und Iron Man Games. Fantastisch. Ja, yeah, Katastrophe, richtig. Dann kommen wir zum Film selber. Habt ihr euch irgendwelche Notizen gemacht? Ich hab mir fast 3 Seiten Notizen gemacht zu dem Film. 3 Seiten Notizen? Ja! Weil mir das so. Also braucht man da Notizen? Weil mir das so viel geiler Scheiß eingefallen ist. Wie zum Beispiel der Anfang in der Antarktis. Wir haben ihn nie gefunden wegen dem Wetter. Ja, nee, ist klar. Ja, wir haben keine Ausrüstung hier oben. Wir haben keine Ausrüstung gefunden, richtig. Dann ist mir aufgefallen, wo die da reingehen in dieses Schiff. Mit dem Laser. Diesen Laser ist mir aufgefallen. Es wirkt ein bisschen wie der Film Das Ding von John Carter. Carpenter. Wo ich dachte, oh, ja, John Carpenter, aber das ist auch geil. Sie wirkt so ein bisschen wie Das Ding. Dann kam Filch, der Hausmeister. Filch, lauf, habe ich geschrieben. Ja, Filch ist da und der spricht irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwie Norwegisch oder was auch immer das war. Aus irgendeinem Grund spricht er Norwegisch. Ich weiß, weil er ganz kurz als Norweger dabei kam. David Bradley heißt der Schauspieler. Der ist super. Da habe ich geschrieben Hugo Weaving oder auch Elrond, du alter Nazi. Dass Agent Elrond auch noch einen Nazi spielen muss? Furchtbar. Agent Elrond, der Nazi. Das ist super. Nicht schlecht. Ja, dann, habt ihr den auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Ich habe auf Deutsch geguckt. Deutsch. Alter, der hat den schlimmsten deutschen Akzent, den es gibt. Holy fuck. Er hat sich nicht mal Mühe gegeben. Er verschluckt die Hälfte der Wörter. Es ist großartig. Meine Fresse. Ja, ich weiß nicht, was ist mit dann, seinem Helfershelfer mit der Brille, den Dr. Sola? Der muss doch auch einen furchtbaren Akzent dann haben, oder nicht? Der hat einen guten Akzent, witzigerweise wieder. Der Dr. Sola hat wieder einen guten Akzent, warum auch immer. Aber der ich hat weiß nicht, nur, ob der Schauspieler nicht irgendwo aus der Gegend kommt. Toby Jones. Nee, das ist ein Brite. Ah. Toby Jones ist ein Brite. Der hat einen guten deutschen Akzent, das hat er gut gemacht. Nur halt Hugo Weaving? Nee. der ist einfach nur da, um böse in die Kamera zu gucken. Ja, das kann er. Das kann er gut. Ja, dafür wurde er auch engagiert. Das kann er gut, ja. Dann habe ich mir überlegt, oh, random Tür, die wo man drücken muss, darauf wäre niemand gekommen. Wow. Wo der Tesseract versteckt war, wo er auf die Schlange gedrückt ja. hat. dann habe ich mich gefragt, wie alt ist dieser Tesseract? Wie alt ist dieses Ding? Wie lang gibt es das Teil schon bei uns? Wer das Ding, wie kommt das überhaupt zu uns? Das habe ich auch gefragt. Ja, ich habe mich auch verstanden, warum Odin den auf Midgard verstecken musste. In irgendeinem random ja. Grab, irgendwo in einem Dorf. In Norwegen. Bestimmt was Kaltes, deswegen. Ah, natürlich. Hier ist kalt, hier packe ich das Ding hin, fertig. Kostet mal Odin Sense, das Ding. Dann kam die erste Einstellung, wo ich echt zusammenzucken musste. Das war dieser furchtbare CGI-Kopf. Du merkst, weil wenn euch das aufgefallen ist, du merkst tatsächlich, wie wenig sich er bewegt. Weil er meistens entweder steht komplett gerade oder am Sitzen ist und sich so wenig wie nur möglich bewegt, damit es nicht versaut wird. Mit diesem CGI, was er da ist. Ich finde aber trotzdem, dass es, wenn man den Film einfach nur schaut und jetzt nicht die ganze Zeit nach Fehlern sucht, ist der Effekt völlig in Ordnung immer noch, finde ich. Auch wenn der Kopf zu groß ist. Ja. Es ist ein bisschen weird, ja. Aber dennoch, dafür, dass sie das vermutlich nicht so oft machen, ist es eigentlich. Ich mag eigentlich den Moment, wo dieser Recruitment-Ding ist vor dem Spiegel und er irgendwie nur so mit der Nase in die Ohr aus der Uniform rausguckt. Ja, das ist gut, ja. Jetzt habe ich geschrieben, nice work, Timmy. Diese typische, selbst Timmy tut sein Part. Nice work, Timmy. Das fand ich super. Da kam zum ersten Mal, I can do this all day. Mhm. Ja. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Typen, ja, den ganzen Tag so weitergehen, wo der Typen verprügelt wurde. Dann Bucky. Boyfriend ist hier. Vor allem ein Schlag und ein Tritt und der Typ rennt weg. Ja. Boyfriend saves the day, habe ich geschrieben. Ich seine einzig wahre Liebe eigentlich, ja. Ja. Ich fand die Expo geil. Das war diese typische, typische in den 30ern oder so sieht die Zukunft aus, Expo. So typisch Fallout-mäßig. Howard Stark hat sich in Latino verwandelt. Ja. Es muss auch, ja. Er hat halt, keine Angst, er wird später nochmal zu einem alten Mann. Er wird noch zu einem alten weißen Mann. Na Gott sei Dank. Wo ich... ich mag den Doc, der gespielt wird von Stanley Tucci. Ich finde den super. Der strahlt so eine Wärme aus. Und ich fand es lustig, dass er aus Augsburg kommt. Ja. Ja, ja, Mann, Augsburg Drop. Juhu! Das war auf Englisch super. This is from Augsburg. My homestead. Augsburger Schnaps. Ja, ist aus my Augsburg, homestead. Meine Heimat. Meine Heimat. Ich so, yes, nice. Sehr gut. Warum sich viele Leute fragen, warum finden die das witzig? Wir drei wohnen alle in Augsburg. Ich wusste auch so, als die den Berg gezeigt haben, wo dieses Glasfenster drin ist, ne? Das erste, was mir eingefallen ist, Meanwhile, the Evil of Doom. The Legion of Doom. Oder Meanwhile, a Dr. Evil's Secret Base. Sah auch sehr gut aus. Agent Carter taucht zum ersten Mal auf. Die hat ihre Serie und einen One-Shot. Hat jemand die Serie gesehen? Nee. Nicht. Aber die Schauspielerin macht das ausgezeichnet. Das macht sie, ja. Sie ist sehr, sehr gut. Das stimmt. Sehr, sehr gute Schauspielerin. Tommy Lee, ich habe tatsächlich Bock auf den Film Jones, habe ich geschrieben. Ja, Gott hatte der Bock. Ja, das hast du gemerkt. Man hat so gemerkt, dass er tatsächlich Lust hat und nicht so wie damals wie bei Men in Black 2, wo er dachte so, wo ist mein Check? Ich bin zu alt für diesen Kram. Gott sei Dank. Der ist auch schon, leck mir am Arsch, wie alt ist der Kerl? Der müsste jetzt schon langsam an den 80 kratzen, ja. 1946 geboren, der Mann. Ein guter Mann. Macht immer noch Filme. Da kommt natürlich die legendäre Granatenszene, ja. Ja. Wo ich mir auch so gedacht habe, ist, alle rennen weg. Ich fand das so geil. Ja, der Typ hier, der ist ein Vollidiot, der ist ein Bully. Der ist ein Trottel, der ist ein Soldat, der hört auf das, was man sagt. Hier Granate hin und rennt weg wie eine Pussy. Der rennt bis hinter das Auto, damit ihm nichts passiert. Bis hinter das Auto vor allem, ne? Sehr gut. Ich finde so, was ich halt nicht verstehe, ist halt dieser absolut kranke Patriotismus von der Figur von Chris Evans. Er will unbedingt in den Krieg und er will unbedingt dahin. Ist das so? Er, nein. Du meinst nur, weil er fünfmal ausgemustert wurde und es dann immer noch versucht? Es ist halt, er hat halt gesagt, ja, ich habe auch das Recht, mein Land zu verteidigen. Ja, aber greifen euch nicht an, ihr Deppen. Ihr habt sie angegriffen. What the fuck? Ich fand's halt. Also ich verstehe es nicht. Wie ist es bei euch? Also ich komme da irgendwie nicht rein. Es ist, glaube ich, auch dem Zeitgeist geschuldet. Ich weiß nicht, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie alt er zu dem Zeitpunkt sein soll. Aber wenn du halt so Ende deiner 18, 19 bist und dann alle in den Krieg ziehen, auch dein bester Freund, und um das Land zu verteidigen und die Amerikaner sind nun mal Patrioten, kann ich mir schon vorstellen, dass du da unbedingt auch mit an die Front möchtest. Also gerade die Amerikaner. Naja, ja, auch wieder wahr. So. Es gibt Waffen, gratis. Stimmt. Von Stark Industries. Ja. Ich liebe die Flaggenszene, habe ich geschrieben. Ich liebe diese Szene. Ja, das Szene. Ist schön, oh ja. Gott. Niemand hat diese Flagge geholt in 17 Jahren. Niemand ist auf die Idee gekommen, die scheiß Flagge einfach umzuwerfen. Okay, alles klar. Kein Wunder, dass es Soldaten sind. Es sind alles Patrioten und Soldaten. Alles Trottel. Es war so, habe ich auch, wenn es die Auflösung eine andere ist, habe ich irgendwie trotzdem so Mulan-Vibes von der Szene jedes Mal. Ja. Let's Aber erinnert euch an die Granatenszene. Da wurde ja auch gezeigt, wie hörig die Leute sind. ja, er ist ja der Einzige, der irgendwie anders denkt, so nach dem Motto. Ich fand das so geil, als er, ja, als der Doc ihn gefragt hat, willst du Nazis töten? Er hat gesagt, er will niemanden töten. Das will er eigentlich. Er will niemanden töten. Er will einfach nur helfen. Das ist alles, was er will. Einfach nur der Good Boy sein, ja. Richtig. Steve Buffers. Sehr schön, sehr schön, ja. Steve Buffers, als er aus dem Ding rauskam, holy shit. In deiner Thirsty Carter, ja. Touch ihn einfach mal an. Ja, das war. Ich muss diesen mit Babyöl eingereibten Körper anfassen. Da merkst du auch, da merkst du sofort, das ist jetzt dein wirklicher Körper. Weil am Anfang, vorher hast du noch gesehen, so, sieht noch sehr CGI-lastig aus, aber kaum ist er da raus und dieser Steve Buffer so, merkst du doch, ja, das ist er auf jeden Fall. Und dann rennt er wie Tom Cruise an seinen besten Tagen, die immer die Straße lang. Ohne Schuhe, by the way. Ja, ist Captain America, das ist kein Problem. Ja. Ich fand das Feuerzeug fand ich sehr interessant von dem Typen. Einmal klicken macht eine Explosion, nochmal klicken macht eine Explosion, nochmal klicken holt ein U-Boot, nochmal klicken kriegst du ein Bier, wirklich keine Ahnung. Sehr schönes Feuerzeug, finde ich gut. Der Hydra-Gruß ist zum Totlachen, der ist so, oh Gott. Ja, beide Eierchen in die Höhe. Ja, es ist so dumm. Da hast du einen Supersoldaten, benutzt ihn als Werbung, typisch Kapitalismus, habe ich geschrieben. Ja, damit die Anleihen hochgehen. Sie werden bald ihren eigenen Trupp haben. Ha? Sie werden bald ihren eigenen Trupp haben. Ja, wenn sie mir vertrauen. Haben sie ja gehabt, ja. Das ist aber. Und was haben wir daraus gelernt? In Amerika vertraue niemals einem Anzugträger, der dir sagt, wenn sie mir vertrauen. Das ist aber tatsächlich eine komplette, auch diese Anspielung auf die Silver Age, also Silver Age in diese alten Comics damals gewesen. Und das Kostüm, was er anhatte, ist einfach nur göttlich. Das ist es war tatsächlich so, dass du damals diese Dinge veranstaltet haben. Er war ja auch eine Werbefigur komplett für den Krieg. Er sagt, ja, kaufen Sie Anleihen und dann jedes Ding ist eine Kugel. Ja, und die Soldaten haben ja wirklich die Comics an die Front bekommen, ja. Ja, ja, alles. Das ist alles im Prinzip. Also das, was da gezeigt wurde, ist tatsächlich so gewesen. Die haben sich eine Figur gesucht, den sie genommen haben für den Krieg, für Filme drehen. Weiß gar nicht, also ist bestimmt gut nachempfunden auf jeden Fall. Aber sehr gut gemacht, finde ich. Propaganda at its finest, sag ich. Aber man sieht auch schön den Progress, dann, wo am Anfang noch die Stichwörter vom Schild ablesen muss und erst am Schluss einfach nur noch gelangweilt aufsagt. Ja, das war so gut einfach nur. Es wurde auch immer größer und immer besser, aber die haben ja auch einen Haufen Kohle mit ihm verdient. Boyfriend is in danger, let's go! Ich find's halt schön, dass er diesen unglaublich auffälligen Schild trotzdem mitnimmt. Das war so dumm. Er hat null, das habe ich geschrieben, er hat null Kampferfahrung, aber übernimmt einfach mal so einen kompletten, ein komplettes Lager voller Soldaten, weil jeder von denen blind ist. Ja, weil den Schild, den siehst du ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Der Nein, ist er aus Blech. Der hat nur die amerikanische Flagge auf seinem Rücken die ganze Zeit. Ich habe mir so, what the hell? Dann habe ich gesagt, das erinnert alles sehr stark an Wolfenstein. Ja, aber es ist aber auch so, dass die Nazis, die Hydra-Soldaten meine ich natürlich, alle mit einem Schlag K.O. sind, während er rumschleicht. Ja, ich fand, ja gut, er hat halt ordentliche Kräfte. Ich glaube, wenn der dich in die Fresse haut, dann ist der Schädel. Ja, aber die haben trotzdem Helme auf. Weg. Auch wieder wahr. Ja, aus Plastik. Das ist so dieses Stormtrooper-Syndrom. Das ist, sobald du den aufs Maul hast, egal wie groß der Helm ist, die sind einfach K.O. Ich fand's sehr geil, wie futuristisch das aussieht bei denen. Das ist abartig. Wo hat er die Baupläne für sowas her? Ja, I bought a tank. Look at this. Woher? Soll nicht Armin Sola das alles erfunden haben? Ja, hat er. Das ist ja das Krasse. Und der Tesseract ist dann ja die Energiequelle, um das alles anzutreiben. Ja, indem sie ihn irgendwie geschafft haben, ihn in Munition umzuwandeln. Wobei das echt gruselig ist. Ich meine, du wirst angeschossen, du bist weg. Die haben einfach eine Raygun draus gemacht. Ja, du bist einfach weg. Und deswegen, das auch diese sozusagen Minibosse, die da auftauchen mit diesen fetten Dingern und mit den Flammenwerfern, das erinnert so stark an Wolfenstein. Ja, vielleicht haben die Macher das Spiel vorher gespielt. Kann sein. Oder da gab es Konzeptzeichnungen, die hin und her gingen. Das kann natürlich auch sein. Es geht doch nichts über einen Selbstzerstörungsknopf. Jeder sollte ihn haben. Ja. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass einer der Flammenwerfer-Leute einfach Hans heißt. Einfach so fürs Meme. Einfach nur, weil er Hans heißen musste. Ja, Hans Sawyer und Getze Flammenwerfer. Getze Flammenwerfer, Hans. Ja, Selbstverschwörungsknopf finde ich super. Vor allem die gechillt, das macht klick, klick, klick, klick. Nein, was machen sie da? We are outmanned. Klick, klick, klick, klick. Hat das wirklich so gesagt? Wie, ja? We are definitely outmanned. Outmanned, nice. Wow. Vor allem wie viele Selbstzerstörungsknöpfe das waren. Dramaturgie im Deutschen, aber wesentlich besser. Ha? Da fand ich die Dramaturgie im Deutschen, aber wesentlich besser. Wie war das im Deutschen nochmal? Ja, da hat er... Im Deutschen sagt er, unsere Truppen haben keine Chance. Und drückt alle Knöpfe. Ja, aber das ist... Während Captain America noch alle verprügelt. Ja, ja, und der steht ja komplett chill dran. What are you doing? We are clearly outmanned. Das ist so mega... Ja, vor allem, wie viele Selbstzerstörungsknöpfe das sind. Ja, du musst halt sicher gehen, dass alles kaputt geht. Ist ja normal. Und dann nimmt der diesen komischen... Aber trotzdem bleibt noch das Dach, dass man entkommen kann. Die Dr. Evil-Rakete. Ja. Was war das für ein Ding, Alter? Das ist so... Ja, keine Ahnung. Flugzeug, Helikopter, Mischmasch. Während Dr. Sola dieses ultra geile Auto fahren darf. So, where are we going? Why are we going on the roof? Also, where I'm gonna sit? There's no place for two. Not a single scratch, Doctor. Gib dir das Ding in die Hand. What aber the warte mit dem Schuss natürlich, bis Dr. Sola mit ihm nach oben gelaufen ist. Damit der wieder hoch zur Garage laufen muss. Aber vorher noch Boyfriend saved! Vor allem Steve sieht Boyfriend Dr. Sola, glaube ich, sogar noch und lässt ihn dann laufen. Ja, ja, die sehen sich ja ganz kurz an und er rennt halt weiter. Stanley Cameo, diesmal als General. Ich dachte, er sei größer. War schön, ja. Immer schön, ihn zu sehen. Auch einer der Sätze finde ich geil, wo er die Leute befreit hat. Na, was glaubst du, was dich zum Anführer macht? Ach, kein Problem, ich habe Hitler 200 Mal umgehauen. Dann ist so, wow. Damn. That smirking bitch, habe ich geschrieben. Die Alte aus Game of Thrones mit dem Lächeln. Natalie Dormer, ja. Ja, Natalie Dormer, ja. That smirking bitch. Da hat er sich aber ein bisschen leicht von ihr in die Mangel nehmen lassen. Oh ja. Ja, gut, wir werden uns eh alle nicht bei ihr gewehrt, davon ab. Nein, nein, nicht bei ihr. Nein, passt schon. Was resultiert da mal? Da hat sie geschrieben, Peggy niemals sauer machen. Ja, das hey Peggy, wie findest du das Schild? Ist das okay? Ja, ist gut. Ja, die war aber auch wirklich ein bisschen overacting bitchy dann in dem Moment. Ja, schon. Das Kostüm fand ich geil von ihm, das Zweite Weltkriegskostüm, das finde ich richtig gut. Das finde ich sogar besser als das Avengers-Ding, ganz ehrlich. Ja, Hauptsache so weil schön. Das sieht er mehr nach Soldat aus. So richtig schön blau mitten auf dem Schlachtfeld, finde ich gut. Ja, ja, was er da anhatte, wo dieser Zusammenschnitt, dieser Operation war, das war im Prinzip. Ein Zusammenschnitt der Comics. Ich mag halt auch, dass er halt dann wirklich eine Pistole auch benutzt, dass er halt wirklich mitschießt, was er halt später dann ja gar nicht mehr macht. Ja. Das fand ich halt auch sehr gut. Er muss doch nicht schießen, er hat ein Schild. Ja, das Leuten die Rippen bricht. Die werden nicht glauben, wie praktisch. Da hat er ja noch nicht den Magneten im Arm, um das Schild zurückzurufen. Richtig. Das Leuten ja, dass also wenn du den in den Brustkorb triffst, tust du die Lungen aufspießen mit deinen eigenen Rippen. Passt schon, kein Stress. Das ist ein Boyfriend, no! Wo er da runtergefallen ist. Ich hab dich irgendwie kleiner in Erinnerung. Na, das war da an dem Zug, wo sie den Zugüberfall gemacht haben, um den Doktor zu fangen. Das ist der Bucky da unten gefallen. Und es gab den Wilhelm-Schrei, fand ich sehr gut. Ah! Ja, den können sich die Sounddesigner irgendwie bis heute nicht verkneifen. Nee, der muss immer irgendwo rein. Das finde ich super. Der Große erinnert an Zwischengegner, habe ich geschrieben. Ja, wo Bucky dann den Schild hochhebt und merkt, dass er nicht die Kraft hat, da stehen zu bleiben. Ja, so, fuck! Und dann kommt auch dieser Typ. Kein Wunder, dass er sich da zur Seite schleudert. Mhm. Ja, das war halt krass, dass er ihn haben sterben lassen. Also halt in dem Sinne von, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht in den Comics, dass er halt tot ist, fand ich halt schon geil. Ja, es ist bis heute so sehr comic-mäßig, dass er den Sturz überlebt haben soll, aber es sind Actionfilme, alles gut. Es hat ihn nur einen Arm gekostet. Ja, das mache ich demnächst auch. Und wehe, ich verliere nicht nur einen Arm, ja. Dieses Klischeehafte, sie sind fast an ihm dran und sie fahren mit dem Auto hinterher und sie gibt ihm noch einen Schmatzer. Sehr schön danach kommentiert von Tommy Lee Jones, I'm not kissing you. Der Kampf zwischen Red Skull und Dings war relativ antiklimaktisch. Halt zwei Leute, die halt ein bisschen mehr Zeug haben, prügeln sich halt. Ja, und aber das sind ja die meisten Marvel-Kämpfe. Meiner Meinung nach nie das Highlight der Filme. Nee, sehr geil fand ich dieses Ausschalten von diesen Leuten, die in diese Flugdinger reinsteigen sollten. Das fand ich cool von ihm. Wie strategisch der die ausgeschalten hat. Und auch so Leute dagegen geworfen, aber nur irgendwo rausgeschmissen, fand ich super. Sehr gut fand ich auch. Ich hab's immer gewusst, dass Red Skull nicht tot ist. Ich hab's damals schon gesagt, als ich den Film gesehen hab. Kein Mensch wollte mir glauben. Ich hab's damals gesagt. Er hat sich nicht aufgelöst. Ich hab's damals Nein, gesagt. Der Tesseract hat ihn nach tot. Wie heißt der Planet Vormir geschickt? Ja, er hat ihn erwählt, auserwählt sozusagen. Ja. Flupp war er weg. Flupp war weg. Na, du siehst, der ist tot. Ich der ist nicht tot, der kommt to wieder. Ja. I've got other business to take off. Captain am Stiel. Danach never fuck with the Captain. Und wir hatten am Ende des Films einen Avengers-Teaser. Wo ich so krass fand, dass der selbst auf Disney Plus noch drauf war, nach dem Abspann. Ja, das ist auch meiner Meinung nach einer der schwächsten Trailer für einen Film, den ich je gesehen habe. Es war sehr, sehr, sehr strange, das Ding. Es war typisch so 2012-Schnitt. So komplette, es war ja auch jetzt im Mai 2012, The Avengers. Und alles so, wow, wirklich cool. Ich fand das so lustig, die Szene, die du gerade meintest, wo er halt im Aufwachraum ist. Und von all den Baseball-Matches, die sie hätten laufen lassen können, nehmen sie natürlich das eine, wo er natürlich zufällig im Stadion gewesen ist. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Boom. Und vor allem, wenn er sich umschaut, wie wollten die das... Er liegt in New York, draußen kein Lärm, keine schreienden Menschen, die überall durch die Gegend rennen. Es stinkt nicht nach 1930 oder 40. Und er muss es nämlich ganz schön gemüffelt haben überall. Nö, er liegt in einem clean Apartment. Alles ist klar, alles ist clean. Aber fand super, wie die zwei Leute durch die Kulisse geschmissen hat, fand ich geil. Ja, das ist halt so typisch Filmkulisse. Die fliegen ja da durch, als wäre das so ein Blatt Papier. Ja. Was soll da was zu sagen zu dem Film, Markus? Wie meinst du, was würde ich dazu sagen? Was soll da was zu dem Film zu sagen, allgemein? Im Allgemeinen? Ja. Fand sie gut? Also wir haben das meiste gesagt, nur tatsächlich, also ich fand ihn passabel, tatsächlich spannender als Thor. Muss ich ehrlich zugeben, also ja. Thor hat sich für mich ja gezogen, ja. Habe ich das letzte Mal gesagt. Der ging tatsächlich, hat sich nicht ganz so gezogen, vielleicht aber, weil der Kaugummi am Ende war und nicht am Anfang vom Film. Weil am Anfang hat mich nur CGI gestört. Ich war so froh, als er endlich den Kopf zum Körper gepasst hat. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ja. Wie war das bei dir, Jürgen? Ich finde, dass danach, sind ja nicht so viele Filme in Phase 1, aber ich finde, nach Iron Man 1 ist er eigentlich der beste Film der Phase, finde ich, also bis Avengers dann kam. Weil ich finde ihn spannend, ich finde ihn auch an den richtigen Stellen lustig, auch die Kneipenszene fand ich sehr amüsant. Wo trinken die das alles hin? Und ich finde, auch von der ersten Phase ist man immer wieder Spaß, ihn zu sehen. Also ich habe es nicht bereut, ihn gestern Abend nochmal angeschmissen zu haben. Ja, bei mir genauso. Ich finde ihn auch völlig in Ordnung. Er ist auch für mich eigentlich ist er für mich so wie Thor, solide 7. Passt. Kann man sich angucken. Ja, da gehe ich mit. Ist jetzt nicht das riesengroße Mega-Ding, ist aber nur solide 7 von 10 für mich. Ich finde ihn echt gut und kann man immer wieder schauen. Und das ist auch wieder dieses typische, du schaust ihn dir an und plötzlich sind 2 Stunden. Das ist so, hoppala, hab gar nicht gemerkt. Ah, ja, cool. Spaß gemacht. Wie würdest du ihn bewerten, Markus? Bewerten würde ich ihn tatsächlich mit einer 7. Auch mit einer 7, okay. Eine solide 7. Eine solide 7, ja. Also er ist völlig in Ordnung, den kann man immer wieder gucken. finde ich. Und zumal ich tatsächlich einen Bud Spencer und Terence Hill Moment für mich hatte. Welchen? So ein Satz, den ich mir genauso gemerkt habe, wie friss was von dem Igel, der schmeckt. Welcher? Und zwar ist es der Satz, Mensch, gib dem Jungen mal ein Sandwich. Ja. Großer Gott, gib dem Jungen mal ein Sandwich. Der hat sich mir eingebracht. Ja, aber gut, ja. Das stimmt. Das sind Executive-Typen. Mein Highlight-Moment in dem ganzen Film. Highlight-Moment, oh. Eigentlich, und ich muss ich sagen, ist das, mein Highlight-Moment ist tatsächlich die Silver Age-Szene, wo die sich, wo er nach seinem Anfang noch so dran steht, diesem schlechten Kostüm, und er halt immer besser wird da drin. Ich finde das großartig, weil das so schön, dass das parodiert. Ich finde das super. Das war mein Highlight. Ja, mein Highlight bleibt die Granatenszene. Ich finde, die ist absolut legendär und die vergisst du auch nicht. Es ist einfach großartig. Vom Anfang der Szene bis zum Schluss. Bis zum Lächeln vom Doktor dann, wenn der Colonel ihn anguckt. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Das stimmt allerdings. Ja gut, dann würde ich sagen, ich danke euch, Freunde, dass ihr dabei wart bei Captain America The First Avenger. Gott, ja, immer wieder gerne. Er heißt wirklich so auf Deutsch, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Er heißt doch im Originaltitel so, ekelhaft. Freut mich, dass ihr dabei wart. Und würde ich sagen... Immer wieder gerne. Jetzt teilen. Ich habe es noch nicht gesagt. Okay, gut, verstehe. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es endlich heißt Ende Phase 1 und die Avengers. Ich bin tatsächlich gespannt, weil ich habe den nicht mehr gesehen, seitdem ich damals im Kino war. Ich bin okay, gespannt, krass, wie er sich hält. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.